Ja, vielen Dank. Sie werden zwischen Wahid und mir keine sonderlich kontroverse Diskussion hier heute Abend erleben. Wir sitzen erstens nicht zum ersten Mal gemeinsam auf einem Podium. Und zweitens würde ich die Charakterisierung der Islamischen Republik Iran mit Ausnahmen von ganz wenigen Nuancen und vielleicht einigen terminologischen Differenzen, wo ich das anders formulieren würde, würde ich das im Großen und Ganzen vollkommen unterstützen, wie Wahid das hier dargestellt hat. Ich wurde gebeten, wie das in der Einleitung auch schon gesagt wurde, insbesondere etwas über das deutsch-iranische Verhältnis zu sagen, also über die seit 30 Jahren existierende Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland, der deutschen Politik, der deutschen Wirtschaft für diese Islamische Republik im Iran. Ich würde als erstes gern ganz kurz skizzieren, wie die Islamische Republik Iran wahrgenommen wird. Ja, also wir haben jetzt eine, wie ich finde, sehr treffende Charakterisierung des Irans gehört. Die Frage ist aber, wie das in den Mainstream-Medien, in der Wissenschaft und in der Politik in Deutschland wahrgenommen wird. Als zweites würde ich dann gerne eben etwas zu den politischen und ökonomischen Interessen sagen, in erster Linie Deutschlands, vielleicht am Rande auch über Österreich. Und am Schluss, damit das für die Diskussion zumindest auch erwähnt wurde, nur in ein paar Stichworten staccatoartig erläutern, was das für die Bedrohung Israels bedeutet, was also sowohl der Charakter dieses Regimes, wie wir ihn gerade gehört haben, als auch was die Unterstützung dieses Regimes durch Deutschland für Israel bedeutet. Ich bin auch gebeten worden, nur 20 Minuten zu reden, dementsprechend werde ich vieles nur anreißen können. Ich verweise gleich auf diesen Sammelband, den ich gemeinsam mit Simone Dina Hartmann herausgegeben habe, der Iran, Analyse einer islamischen Diktatur und ihrer europäischen Förderer. Alles, was wir heute hier nicht anreißen können, können Sie dort natürlich nachlesen. Den gibt es heute für 20 Euro, was 10 Euro günstiger ist als im Buchhandel. Und unter anderem finden Sie dort auch lang entfaltet genau den Teil, den Wahid gerade vorgestellt hat. Also es findet sich dort auch unter anderem ein Beitrag von Wahid Wadatak, wo er diese Charakterisierung nochmal lang und breit ausführt. Aber zur Wahrnehmung der Islamischen Republik in Deutschland, in der Bundesrepublik. Ich glaube, man kann sagen, dass die Wahrnehmung dieser Islamischen Republik von einer Verharmlosung in erster Linie gekennzeichnet ist und charakterisiert wird. Diese Wahrnehmung ist charakterisiert zum Beispiel von einer Verharmlosung des antisemitischen Charakters des Regimes. Sie ist charakterisiert von einer Verharmlosung der massiven Repression, die es eben nicht erst seit dem 12. September, sondern natürlich seit 30 Jahren gegenüber der iranischen Bevölkerung, gegenüber Frauen, gegenüber Homosexuellen, gegenüber nationalen und religiösen Minderheiten, gegenüber politischen Oppositionellen existiert. Und die Diskussion in Deutschland, die Wahrnehmung in Deutschland ist charakterisiert von einer Verharmlosung oder nicht einmal zur Kenntnisnahme der globalen Herrschaftsansprüche, die die kommunistische Ideologie von Beginn an klipp und klar ausformuliert hat. Und die Diskussion in Deutschland und die Wahrnehmung in Deutschland ist geprägt von einer Verharmlosung des iranischen Atomprogramms beziehungsweise von den Bedrohungen, die von diesem iranischen Atomprogramm sowohl für Israel als auch für den Westen, als auch für die iranische Bevölkerung selber ausgehen. Und die Diskussion und die Wahrnehmung in Deutschland ist geprägt, ein Punkt, den ich hier nicht näher ausführen kann, den ich aber zumindest erwähnen möchte, der mir wichtig ist, ihn zu erwähnen. Sie ist geprägt von einer Ignoranz gegenüber jenen Stimmen der säkularen, auf Demokratie und Recht stazierenden Opposition im Iran und im Exil, jene Stimmen, die sich genau an diesen Verharmlosungen nicht beteiligen, sondern ganz im Gegenteil, die gegen diese Verharmlosung anschreiben, die also, genau wie Wahid das auch gemacht hat, den antisemitischen Charakter dieses Regimes betonen, die sich bewusst sind über die Bedrohung, die das iranische Nuklearprogramm sowohl für Israel als auch, wie gesagt, die iranische Bevölkerung bedeuten. Diese Stimmen der iranischen Opposition werden systematisch ignoriert. Da, wo sie doch zur Kenntnis genommen werden, werden sie in der Regel denunziert als Kollaborateure des Westens, als Freunde des Imperialismus oder was sich die Linken und andere Leute da sonst noch an Titel für diese sehr ehrenwerten Leute ausdenken. Das ganz kurz also in etwa das, was die Wahrnehmung dieses Regimes ausmacht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum gibt es diese Wahrnehmung? Warum wird dieses Regime von maßgeblichen Politikwissenschaftlern auch in Deutschland und von maßgeblichen Politikern und Journalisten in Deutschland so dargestellt? Und ich glaube, man kann da drei Punkte anführen. Als erstes ist es natürlich so, dass Länder wie Österreich und vor allem Deutschland politische und ökonomische Interessen verfolgen. Das ist eine Banalität, aber trotzdem werde ich meine weiteren Ausführungen darauf konzentrieren, weil ich glaube, das ist wichtig, deutlich zu machen, wie stark Deutschland durch seine politischen und ökonomischen Interessen dieses Regime unterstützt. Als zweites existieren, denke ich, in großen Teilen der Öffentlichkeit, in den Medien und durchaus auch bei einigen Politikern, existiert offensichtlich eine gewisse Naivität, nämlich hinsichtlich der islamistisch-dschihadistischen Ideologie und ein Unwille, einer sehr ernsthaften Bedrohung tatsächlich ins Auge zu sehen und dann eventuell auch sehr unbequeme Konsequenzen zu ziehen. Das sieht man ja auch zum Beispiel an der vergleichsweise ja jetzt an dem sehr zurückhaltenden Vorgehen gegenüber islamistischen Gruppierungen im Inland, also hier in der Bundesrepublik. Ich erinnere beispielsweise nur daran, dass die vom Iran ja massiv unterstützte und finanzierte Hisbollah, Wahid hat gerade die versuchten neuen Waffenlieferungen erwähnt aus den letzten Tagen, dass diese Hisbollah, also eine dschihadistisch-schiitische Miliz aus dem Libanon, die genau das gleiche inhaltliche Programm verfolgt wie das iranische Regime, die offen antisemitisch agiert und auch ihre Ideologie verbreitet. Solch eine Organisation ist in der Bundesrepublik Deutschland legal. Sie ist nicht verboten. Sie kann hier weitgehend ungehindert ihre Propaganda verbreiten. Und um auch da wieder nur ein Beispiel zu nennen, die Deutsche Friedrich-Ebert-Stiftung, also immerhin die Parteistiftung einer Partei, die bis vor wenigen Wochen noch den Außenminister in Deutschland gestellt hat. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat noch vor 3 Jahren mit dieser Organisation, also mit der Hisbollah, eine gemeinsame Konferenz in Beirut veranstaltet. Drittens sind wir in Deutschland, und auch das trifft natürlich auch auf Österreich zu, mit einer postnationalsozialistischen Gesellschaft konfrontiert. Deutschland ist, auch in seinem eigenen Verständnis, der Rechtsnachfolger des Dritten Reiches, und in solchen Gesellschaften kann man nie ganz genau wissen, ob es nicht auch sowas wie eine insgeheime Bewunderung für diesen antiwestlichen Furor, für diesen radikalen Antiliberalismus der iranischen Führung gibt, ob der nicht auch eine Rolle spielt. Auch wenn man da natürlich notwendigerweise auf Spekulation angewiesen ist, aber das ist eigentlich immer so, wenn man Ideologiekritik betreibt, sollte man sich bewusst sein darüber, dass eine ganz spezifische deutsche Ressentimenthaftigkeit selbst noch in den Spitzen von Politik und Ökonomie eine Rolle spielt. Für die Gesamtbevölkerung existieren diesbezüglich einige Untersuchungen, die, wie ich denke, sehr erschreckende Ergebnisse zutage fördern. 2003 beispielsweise hielten 65% der Deutschen Israel für die größte Bedrohung des Weltfriedens, gleichauf mit Nordkorea und deutlich vor dem Iran. 2008 hatten 77% der Bevölkerung laut einer BBC-Umfrage eine negative Einstellung gegenüber Israel, wiederum mehr als gegenüber dem Iran oder Nordkorea. Und diese völlig verquere Wahrnehmung des Nahostkonflikts, bei der Israel stets als der eigentliche Störenfried wahrgenommen wird, die beeinflusst nun die Wahrnehmung des Irans. Sie beeinflusst sie nämlich insofern, als man in Deutschland gewillt ist, die auf Zerstörung, auf Vernichtung Israels zielenden Äußerungen iranischer Politiker und Kleriker auf eine im Kern irgendwie berechtigte Kritik am israelischen Verhalten gegenüber den Palästinensern zurückzuführen. Auf das, was ich hier gemeint habe mit antiwestlichem Ressentiment, was eine Rolle spielt, und der Fakt, dass wir es hier mit einer postnationalsozialistischen Gesellschaft zu tun haben, das ist jemand wie Ahmadinejad bewusst. Und das ist einer der Gründe dafür, warum er einen Brief an Angela Merkel geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Brief kennen, der vor einigen Jahren hochoffiziell bei der Bundesregierung eingelangt ist. Die Regierung hat den Brief nicht veröffentlicht, hat auch nicht darauf geantwortet. Aber wenn ich es richtig im Kopf habe, die FAZ hat ihn dann zumindest in Auszügen abgedruckt. Da spielt Ahmadinejad genau darauf an. Er erklärt Frau Merkel und den Deutschen: Wir wissen, Sie können nicht offen reden, Sie müssen den Mythos des Holocaust glauben, Sie werden von den Zionisten beherrscht, wir machen Ihnen ein Angebot. Es ist ein offenes Bündnisangebot der Islamischen Republik Iran an die Deutschen, wo ihnen gesagt wird, wenn ihr Israel fallen lasst, dann bieten wir euch eine Partnerschaft an für eine neue Weltordnung. Ich werde darauf nachher nochmal zurückkommen. Mitentscheidend bei der Positionierung gegenüber dem Regime in Teheran dürfte nun für die politischen Funktionsträger dürften die wirtschaftlichen und politischen Interessen Deutschlands hinsichtlich des Irans sein. Wenn wir über die Wahrnehmung des iranischen Regimes, vor allem in den Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus sprechen, so ist natürlich einer der wichtigsten Aspekte, dass eine große Zahl deutscher Wirtschaftsvertreter und Politiker Iran als einen großartigen Zukunftsmarkt betrachten. Ich will auch da nur ein Beispiel geben. 2008 ist ein Ratgeber erschienen mit dem Titel Geschäftserfolg im Iran. der in der Beschreibung der iranischen Gesellschaft ein relativ realistisches Bild skizziert. Also es wird dort zum Beispiel die Diskriminierung der iranischen Juden sehr viel ungeschminkter dargestellt, als man das bei vielen sogenannten Iran-Experten kennt, die ja mal sagen, ja, wieso soll das ein antisemitisches Regime sein? Im Iran leben ja auch Juden, da sitzt sogar in einem Parlament, das kann ja alles nicht so schlimm sein. In diesem Ratgeber-Geschäftserfolg im Iran wird die Situation sehr realistisch beschrieben. Das hindert allerdings eben den Autor dieses Ratgebers überhaupt nicht daran, unter Bezugnahme auf die Bundesagentur für Außenwirtschaft den Iran als einen der wichtigsten Wachstumsmärkte für Konsum- und Investitionsgüter zu charakterisieren und, Zitat, viel Glück beim Geschäft zu wünschen. Die Beziehungen Deutschlands mit dem Iran sind auch traditionell ausgesprochen gut. Das heißt, nicht erst seit 30 Jahren, nicht erst seit der Islamischen Republik. Es gibt eine schon sehr viel längere, sehr enge Beziehung Deutschlands zum Iran. Matthias Künzel, der auch einen eigenen Beitrag in diesem Sammelband geschrieben hat, hat jetzt gerade ein neues Buch herausgebracht, Die Deutschen und der Iran, wo er genau diese historisch gewachsene Freundschaft zwischen dem Iran und Deutschland darstellt, also die auch in der Schahzeit existiert hat und auch in der Zeit des Nationalsozialismus, eine Zeit, auf die auch heute von iranischen Machthabern immer wieder Bezug genommen wird. Rafsanjani zum Beispiel, der Ex-Präsident Rafsanjani, hat immer wieder auf diese doch hervorragende Beziehung verwiesen und meinte damit ganz explizit auch die Zeit des Nationalsozialismus. Deutschland und Österreich haben nun nach 1979 geradezu die Avantgarde gespielt, als es darum ging, die Islamische Republik, die neu gegründete Islamische Republik, aus der internationalen Isolation herauszuführen. Und das hat natürlich eine wichtige Rolle gespielt, denn bei aller Brutalität, die dieses Regime an den Tag gelegt hat in den letzten 30 Jahren und bei allen Ressourcen, über die das Regime verfügt, eine der größten Erdölvorkommen, die zweitgrößten Erdgasvorkommen, trotzdem ist dieses Regime auf internationale Unterstützung angewiesen, die es insbesondere aus Europa und da insbesondere aus Ländern wie Österreich und Deutschland erhalten hat. Wenn es diese Mischung aus politischer Nachsicht und ökonomischer Kooperation gegeben hätte, wage ich zu behaupten, wäre das Regime nicht in der Lage gewesen, sich in den letzten 30 Jahren an der Macht zu halten. Deutschland hat da, wie gesagt, eine Vorreiterrolle gehabt. 1984 war es Hans-Dietrich Genscher, der damalige FDP-Außenminister, der als erster NATO-Außenminister den Iran besucht hat. Das ist oft die Rede davon, er war der erste westliche Außenminister, stimmt nicht ganz. Der österreichische war ein paar Monate vorher da. Wenn man irgendein Land sucht, wo es noch schlimmer ist als in Deutschland, ist man immer sehr gut beraten, nach Österreich zu schauen. Aber Genschers Besuch war natürlich viel wichtiger, weil Deutschland, ja, also Österreich ist genau genommen ausgesprochen unwichtiges Land, Deutschland bekanntlich überhaupt nicht. Genscher hat damit den Weg bereitet für diese Sonderbeziehung Deutschlands mit dem Iran, die bis heute anhalten. 87 ist dann sein Amtskollege aus dem Iran nach Bonn zum Besuch gekommen. Und Anfang der 90er Jahre war die Bundesrepublik dann maßgeblich an der Initiierung dieses sogenannten kritischen Dialoges beteiligt. Kritischer Dialog, das war quasi der Titel, unter dem der damalige Außenminister, der Nachfolger von Genscher, also Klaus Kinkel, schlicht und einfach die offene politische Kooperation mit diesem Regime betrieben hat. An diesem Dialog war überhaupt nichts kritisch, sondern das war einfach nur ein Titel, unter dem man diese Zusammenarbeit glaubte, gut verkaufen zu können. Diese Zusammenarbeit ging so weit, dass es eine offene Zusammenarbeit der Geheimdienste der Islamischen Republik Iran und der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat. Diese Zusammenarbeit, diese Kooperation auch auf politischer Ebene ist eigentlich nur einmal wirklich in Bedrängnis geraten, und zwar durch den sogenannten Mykonos-Prozess. Anfang der 90er Jahre hat das iranische Regime etwas gemacht, was es die Jahre vorher in anderen Ländern auch schon gemacht hat. Ich habe vorhin den globalen Herrschaftsanspruch dieses Regimes erwähnt. Das Regime hat von Anfang an klar gemacht, dass es Oppositionelle auch im Ausland verfolgen wird und hat das auch getan. Das hat zum Beispiel eben dazu geführt, dass Anfang der 90er Jahre im Berliner Lokal Mykonos Herr Sharafkhandi, der Leiter, der Chef der Demokratischen Partei Kurdistan Iran, sein Übersetzer und ich glaube noch zwei andere Leute, von einem Mordkommando der Islamischen Republik ermordet wurden. Das belastet natürlich die Beziehungen, also weil das schlicht und einfach, es ist nicht nur die Ermordung iranischer Oppositioneller, sondern staatspolitisch gesprochen ist das auch ein Angriff auf die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland. Nichtsdestotrotz wollte die deutsche Politik auch das nicht zum Anlass nehmen, diese Sonderbeziehung aufzugeben. Ganz im Gegenteil, Kinkel hat darauf gedrängt, dass diese Leute nicht mal verfolgt werden, dass es nicht zu Strafverfahren gegen diesen Leuten kommt. Allerdings gibt es, man ist selber manchmal überrascht darüber, doch sowas wie eine in Ansätzen unabhängige Justiz in Deutschland. Und zwei sehr mutige Staatsanwälte haben diesen Prozess geführt, der nach jahrelangen Erhebungen, Zeugenladungen, auch zu einem Urteil geführt hat. Und dieses Urteil im Mykonos-Prozess, das liest sich wie eine politische Aufklärungsschrift. Dort wird detailliert nachgewiesen, dass die ganze Grundlage des sogenannten kritischen Dialoges der Bundesregierung, der damaligen Bundesregierung mit dem Iran, dass diese Grundlage schlicht und einfach nicht stimmt. Es wurde dort ja immer behauptet, von Kinkel, von Kohl und von den anderen Leuten, die diesen kritischen Dialog gefördert haben, man würde den kritischen Dialog mit den gemäßigten, geradezu oder moderaten, wenn nicht sogar reformorientierten Kräften führen. Und damit waren Leute wie Rafsanjani, wie der Außenminister Velayati und wie der Geheimdienstminister Falachian gemeint. Und in diesem Urteil, in dem Urteil eines deutschen Gerichts, wurde detailliert nachgewiesen, dass diese Leute nicht nur nicht opponiert haben gegen diese staatsterroristische Politik, sondern dass sie, dass genau diese Leute, diese drei Leute, das Zentrum dieser staatsterroristischen Politik gewesen sind, dass sie unmittelbaren Auftraggeber von dem Mord im Restaurant Mykonos gewesen sind und von zahlreichen anderen Morden an iranischen Oppositionellen im Ausland. Das hat aber, wie gesagt, überhaupt nicht dazu geführt, dass überhaupt eine irgendwie breitere gesellschaftspolitische Debatte über dieses Verhältnis von Deutschland und dem Iran eingesetzt wäre. Ganz im Gegenteil, Kinkel hat es geschafft, nach einer kurzen Zeit der Irritation diesen sogenannten kritischen Dialog, also die mehr oder weniger offene Kooperation mit diesem Regime fortzusetzen. Es gab damals, da waren die Grünen und die Sozialdemokraten in Opposition, relativ massive Kritik von denen. Das hat sich natürlich schlagartig geändert, nachdem sie an die Regierung gekommen sind. Und Schröder und Fischer ist diese Kooperation ganz eindeutig weitergeführt worden, wenn nicht sogar noch intensiviert worden. Und vor allem sind auch die ökonomischen Beziehungen seitdem deutlich ausgebaut worden. Ich denke, dass neben den ökonomischen Interessen, zu denen ich dann gleich noch was sagen werde, hier ganz klar ein politisches Interesse der Bundesrepublik Deutschland deutlich wird. In Deutschland existiert in allen Parteien eine Fraktion, existieren in allen Parteien Politiker, die schon immer auf eine stärkere Loslösung von den USA setzen. Die also die Westbindung, die nach 1945 konstitutiv war für die Bundesrepublik und die gar nicht sonderlich selbst gewählt war, sondern in gewisser Weise auch aufgezwungen war durch die westlichen Siegermächte, die zumindest auf eine Loslösung, eine stärkere Emanzipation, wie Sie es wahrscheinlich verstehen würden, von den USA setzen. Jemand wie Egon Bahr zum Beispiel, also der Erfinder der sogenannten Entspannungspolitik gegenüber dem Ostblock, agiert in den letzten Jahren für eine, wie er es nennt, Entspannungspolitik gegenüber den islamischen Staaten, damit Europa in der Konkurrenz mit den USA besser bestehen könne. Was das hinsichtlich des Irans nun bedeutet, hat unlängst ein Politikwissenschaftler wie Kenan Jäger von der Uni Bonn deutlich gemacht, der in einer Fachpublikation, also die keine große Öffentlichkeit hat, aber durchaus wichtig ist, weil sie von wichtigen Leuten gelesen wird. Dort hat er geschrieben, wer in der Lage ist, den Iran auf seine Seite zu ziehen, hätte nicht nur energielogistisch ausgesorgt, sondern könnte auch den USA gegenüber in anderer Weise auftreten. Und in dieser Perspektive eines deutsch-iranischen Bündnisses wäre das Nuklearwaffenprogramm des Irans also durchaus zu begrüßen. Der Iran würde nämlich, so Jäger weiter, durch die Erlangung der Atombombe zur Hegemonialmacht am Golf aufsteigen und wäre in der Lage, den USA in der Golfregion auf ähnlicher Augenhöhe entgegenzutreten. Da wird ganz offen ausgesprochen, was auch so Politikberater wie Christoph Bertram oder Volker Perthes in Deutschland ganz eindeutig einfordern, nämlich eine, wie sie es nennen, strategische Partnerschaft der Bundesrepublik mit dem Iran. Christoph Bertram und Volker Perthes ist nun nicht irgendjemand, sondern das ist der heutige und sein Vorgänger, da ist der ehemalige Direktor und der aktuelle Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das ist der mit Abstand wichtigste Think Tank, der in Deutschland existiert und die Bundesregierung in ihrer Außenpolitik berät. Aber zu den ökonomischen Interessen und zu den ökonomischen Beziehungen. Die Grundlage dafür wird natürlich durch diese politische Zusammenarbeit geschaffen. Sie wird durch diese, wie man im Mykonos-Prozess sehen konnte, geradezu politische Unterwürfigkeit gegenüber dem iranischen Regime, wird dieser ökonomischen Kooperation der Weg bereitet. Heute sind zahlreiche deutsche Großunternehmen im Iran aktiv, wie Linde, BASF, Siemens, Mercedes, Volkswagen, MAN. Man könnte die Liste fast endlos fortsetzen. Der jährliche Handel der Bundesrepublik mit dem Iran beläuft sich im Augenblick auf ungefähr 4 Milliarden Euro. Also das ist nicht irgendwie Peanuts als Vergleich. In Österreich sind das im Augenblick 460 Millionen Euro. In der Bundesrepublik geht es da um 4 Milliarden Euro. Die Bundesrepublik ist damit der mit Abstand wichtigste westliche Handelspartner der Islamischen Republik Iran. Und Institutionen wie zum Beispiel der Nah- und Mittelostverein oder die Deutsche Industrie- und Handelskammer, die versuchen auch jetzt ganz aktuell, also jetzt in den letzten Wochen, ganz ungeachtet der aktuellen Ereignisse im Iran, also der zum Glück kann man sagen versuchten blutigen Niederschlagung der Freiheitsbewegung, diesen Handel mit der Islamischen Republik noch auszubauen. Mehrere tausend deutsche Firmen sind heute im Iran aktiv und einige haben dort auch eigene Niederlassungen. Nach Einschätzung des damaligen Direktors der Deutsch-Iranischen Handelskammer aus dem Jahr 2006 sind heute 2/3 der iranischen Ökonomie auf deutsche Technologie und auf Zulieferungen aus der Bundesrepublik Deutschland angewiesen. 2/3. Was natürlich auch wieder was mit der historisch gewachsenen Beziehung mit dem Iran zu tun hat. Und das bedeutet, dass gerade Deutschland die allerbesten Möglichkeiten hätte, das iranische Regime massiv unter Druck zu setzen. Wenn Deutschland eine konsequente Sanktions- und letzten Endes Boykottpolitik gegenüber diesem Regime betreiben würde, wäre dieses Regime wahrscheinlich am Ende. Auf jeden Fall hätte es unglaubliche, sehr ernstzunehmende Probleme. Und jetzt ist die Frage, was macht Deutschland? Deutschland macht natürlich bekanntlich das völlige Gegenteil. Angela Merkel, in Israel wurde das sehr positiv aufgenommen, dass Angela Merkel sich in die Knesset, ins israelische Parlament gestellt hat und gesagt hat, die Sicherheit Israels gehört zur Staatsräson der Bundesrepublik Deutschland. Aber man muss solche Leute an ihren Taten messen. Und bisher gibt es zwar einige Initiativen, auch von der Bundeskanzlerin, zumindest die Hermes-Bürgschaften, mit denen auch die Iran-Geschäfte nach wie vor abgesichert werden, deutlich zurückzufahren. Sie ist aber nicht wirklich damit durchgekommen, diese Hermes-Bürgschaften wirklich auszusetzen. Bisher ist es so, dass die deutsche Bundesregierung auf eine, wie sie es nennt, freiwillige Selbstkontrolle der deutschen Industrie setzt, wenn es um Iran-Geschäfte geht. Und ich meine, jeder, der sich nur ein bisschen mit Politik und Ökonomie beschäftigt hat, weiß, dass das ein totaler Witz ist, ja, von irgendwelchen Konzernen eine freiwillige Selbstkontrolle einzufordern. Und wenn man das noch nicht wusste, konnte man das daran sehen, dass man sich einfach die Zahlen angeschaut hat. Also diese freiwillige Selbstkontrolle wird bereits seit Anfang 2008 von Frau Merkel gefordert. Im Jahr 2008 ist der Handel der Bundesrepublik mit dem Iran nochmals angestiegen. Ja, also es ist dort nicht mal ein Rückgang zu sehen, auch wenn einzelne Firmen aufgrund auch des Drucks der USA und aufgrund einiger anderen Sachen, zu denen ich gleich noch was sagen werde, etwas vorsichtiger geworden sind. Gesamt gesehen geht dieser Handel überhaupt nicht substanziell zurück, sondern es gibt eher die Tendenz, dass er sogar noch ansteigt. Es ist bisher in der deutschen Diskussion wirklich die Ausnahme, dass die Konsequenzen dieser deutschen Geschäftemacherei mit dem iranischen Regime sehr klar benannt werden. Eine dieser seltenen Ausnahmen, jetzt kommt ein bisschen Eigenwerbung, ist natürlich die Kampagne Stop the Bomb, die ich in Österreich mit initiiert habe, wie vorhin schon gesagt wurde. Ich habe dort so ein paar Zettel mitgebracht, das sind die Zettel von der österreichischen Sektion, aber Sie haben wahrscheinlich auch die Ankündigung für diese Konferenz gesehen, die zwar vom Middle Freedom Forum in Berlin organisiert wird, aber die eben von der deutschen Sektion von Stop the Bomb maßgeblich mitveranstaltet wird. Sie sind da natürlich alle herzlich eingeladen, es lohnt sich dafür, nach Berlin zu fahren. In der deutschen Petition von Stop the Bomb wird sehr präzise, wie ich finde, und sehr richtig benannt, was die Konsequenzen dieses Handels mit dem Iran sind. Dort heißt es, das ist übrigens eine Online-Petition, die Sie, wenn Sie das irgendwie einleuchtend finden, was ich hier erzähle, sehr gerne auch unterzeichnen können. In dieser Petition heißt es, um die iranische Bombe zu stoppen, muss das Regime gezielt politisch und wirtschaftlich unter Druck gesetzt werden. Bisher kann Teheran auch mit deutscher Unterstützung erfolgreich auf Zeit spielen. Den verbalen Verurteilungen des iranischen Regimes und den Solidaritätsbekundungen für Israel müssen Taten folgen. Wer mit dem unberechenbaren iranischen Regime Geschäfte macht, unterstützt die Unterdrückung der iranischen Bevölkerung, den internationalen Terrorismus und die atomare Aufrüstung des Irans, die antisemitische Hetze und die Leugnung des Holocausts. Soweit diese Petition. Über eine realistische Einschätzung des iranischen Regimes und über eine konsequente Politik könnte man tatsächlich nur reden, eine konsequente Politik, die auch die Sicherheitsinteressen Israels irgendwie ernst nimmt, könnte man nur reden, wenn Deutschland die Avantgarde spielen würde bei den Kräften, die sich für eine konsequente und scharfe Sanktionspolitik einsetzen. Und bisher ist, wie ich angedeutet habe, bisher wirklich der Gegenteil des Falls. Das Gegenteil der Fall, Sie wissen eh, was ich meine. Es zeichnet sich bisher also überhaupt kein substanzieller Politikwechsel ab, ganz im Gegenteil, insbesondere das Verhalten nach dieser Wahlfarce vom 12. Juli hat nochmal gezeigt, dass Berlin und auch Wien zu keiner auch Folgen nach sich ziehenden Verurteilung des iranischen Regimes gewillt sind. Das heißt, mit Österreich und Deutschland sind es heute nach wie vor die Nachfolgegesellschaften des Nationalsozialismus, die zu den wichtigsten und aktivsten Förderern eines der antisemitischen und gefährlichsten Regime gehören, die wir heute haben. Und dadurch, damit komme ich zu meinem letzten Punkt, dadurch, durch diese Politik, die bisher betrieben wird, bringt Deutschland und bringt auch Österreich den Staat der Shoah-Überlebenden und ihrer Nachkommen, also den Staat Israel, in eine fürchterliche Situation. Angesichts nämlich der bisher ausbleibenden Maßnahmen des Westens und angesichts des bisher ausbleibenden nachhaltigen Erfolges, des leider ausbleibenden nachhaltigen Erfolges der iranischen Freiheitsbewegung, ist Israel natürlich gezwungen, sich auf eine Situation vorzubereiten, in der es vollkommen alleingelassen von der Welt vor dem Problem steht, dass ein Regime, was nicht erst seit Ahmadinejad, sondern was seit 30 Jahren es zu seiner offiziellen Politik verkündet hat, dass der Staat Israel kein Existenzrecht hat im Nahen Osten, dass es sich fragen muss, ob es zulassen kann, dass so ein Regime, in dem jetzt seit dem 12. Juli auch nochmal die radikalsten und geradezu apokalyptischen Fraktionen des Regimes die Macht ergriffen haben, dass so ein Regime auch über die technologischen Mittel verfügt, seine vernichtungswürdige Politik tatsächlich in die Tat umzusetzen. Und das heißt, dass Israel, wenn das so weitergeht, in die fürchterliche Situation gebracht wird, darüber entscheiden zu müssen, ob es eine Option ist für Israel, mit einer iranischen Bombe zu leben, und ich kann Ihnen eigentlich versichern, das ist keine Option, oder ob Israel sich genötigt sieht, von der kompletten Welt alleine und im Stich gelassen, einschließlich seiner angeblich ach so guten Verbündeten in den USA, unilateral, und das heißt militärisch, nicht gegen den Iran, wie das gerne dann immer behauptet wird, sondern gegen das iranische Nuklearwaffenprogramm vorzugehen. Es ist aber so, dass jeder in Israel weiß, dass das eine fürchterliche Entscheidung ist und dass das ein Katastrophenszenario wäre, und deswegen wäre es am besten, dass Israel überhaupt nicht in die Situation gebracht wird, so eine Entscheidung treffen zu müssen. Und das geht meiner Meinung nach nur, wenn entweder die iranische Freiheitsbewegung wirklich einen sehr schnellen Sieg gegen dieses grauenhafte Regime im Iran davonträgt, und das wird sie, wenn überhaupt, dann nur schaffen, wenn endlich dieser wirkliche Freiheitsverrat auch der internationalen Linken aufhört und man diese Leute im Iran endlich unterstützt. Und wenn zweitens insbesondere die westlichen Staaten all ihre politische und ökonomische Macht, und da ist insbesondere eben die Bundesrepublik Deutschland gefragt, gegen dieses islamistische Regime im Iran einsetzt, anstatt es weiterhin dafür, diese Macht dafür zu benutzen, dieses Regime an der Macht zu halten. Herzlichen Dank, soweit einmal.